Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Gaming-Podcast. Nein, offiziell zweiten. Ja, offiziell zweiten, ja. Nach dem Gaming-Podcast der PlayStation, den wir damals gemacht haben, vor einigen Monaten. Jetzt sind wir wieder da und diesmal sind wir hier, weil wir über ein ganz besonderes Thema reden wollen. Denn in den letzten Tagen, falls ihr im Internet ein bisschen rumgeschaut habt, ist die E3 am Laufen, die in Los Angeles ist. Genau. Und ja, wir wollen ein bisschen drüber quatschen. Ach ja, noch total vergessen, mein Name ist Arthur. Ja, und ich bin Chris. diesmal sind wir auch nur zu zweit. Wir haben keinen Special Guest, weil das wird auch eigentlich nur eher so ein Infocast werden. Wir wollen euch einfach mal unsere Meinung, also was wir eben bei der E3 gesehen haben, was wir davon gehört haben auch, das wollen wir an euch weiterleiten, falls ihr die nicht komplett verfolgt habt, und wollen dann einfach sozusagen unseren Senf dazugeben. Ja, kurze Eindrücke, deswegen lang wird der Podcast jetzt nicht so dauern. Ja, also nicht so ein 3-Stunden-Podcast wie letztes Mal bei der PlayStation, das war jetzt echt... Solche Podcasts kommen auch irgendwann mal, aber jetzt erstmal E3. Zuerst wollen wir über Microsoft reden, da sie auch am Montag haben sie auch mit ihrer E3 angefangen. Mit der Pressekonferenz, ja, die PK. Und Microsoft dieses Jahr in Zugzwang. Kinect war quasi das große Thema dort. War vieles über Kinect. Viele Spieltitel wurden angekündigt. Und auch viele Futures für die 360, die auch in Zukunft kommen. Und ja, Chris, erzähl mal. Wie fandest du denn die E3 von Microsoft? Also, ich muss sagen, diesmal habe ich mir mal Notizen gemacht, wirklich. Also, ich hatte wirklich was in der Hand, weil beim PlayStation Cast war das nicht so richtig. Da macht ihr das Geräusch so. Ja. Hier, Papier, ja. Also, Porno-Zeitschrift. Ja, Playboy. Ich halt gerade den Playboy, Leute. Live aus der... Du liest nur die Artikel. Ja, ich lese nur die Artikel. Nur. Ja. Also, E3, Microsoft-Pressekonferenz, was soll ich sagen? Was mir am meisten gefiel, war im Grunde genommen Ghost Raccoon. Tom Clancy's Ghost Raccoon. Sie haben, also Future Soldier. Das war eben das Spiel, wo ich eigentlich am wenigsten erwartet hätte, dass mich das ein bisschen umhauen würde. Aber das war wirklich das Beste irgendwie an der E3, fand ich, weil... da konntest du sehen, was Kinect wirklich drauf hat. Die Ubisoft hat sich wirklich dran gesetzt und hat sich Kinect effizient benutzt und kann damit jetzt sehr gut umgehen, wie es aussieht. Denn was wir auch auf unserer Seite schon gepostet, ich glaube, wir haben schon gepostet, und wenn nicht, dann werden wir das nochmal am besten mal verlinken. Ne? Ganz große Präsentation. Am Anfang hat man gedacht, so, okay, was soll das jetzt? Ne? Kinect, so toll, wird vielleicht eine technische Spielerei werden. Das schien auch wirklich nur so. Man konnte durch die Menüs gehen. Ja, ich dachte erstmal, du gibst deinen Kameraden so Voice-Commands, so, weißt du, geh dahin, einfach so, ja, geh hin. Ja. Und das, was wir uns dann gezeigt haben, ja, okay, ein bisschen Menü, du konntest dann deine Waffen bis ins kleinste Detail verbessern, ja, ganz nett. Aber dann ist ein Spiel eingestiegen. Und hat geschossen, hat gezielt, ist ein bisschen rumgegangen, hat sich bewegt mit Kinect. Und da muss ich sagen, da war ich echt überrascht, dass dass Ubisoft sowas drauf hatte, irgendwie das zu machen. Ich hätte eher gedacht, dass es irgendwie zum Beispiel, sag ich mal, Microsoft intern oder sowas wie Rare sowas in so einem ersten guten Shooter macht. Aber dass es Ubisoft macht, ich war sehr überrascht auch darüber. Ja, das war auch das absolute, fast schon eins der Highlights für mich. So. Ja. Also was Kinect-Titel auch so betrifft, das war echt geil. Vor allem man hat auch in der Reaktion des Publikums gesehen, dass sie echt geflasht waren, als er durch die Menüs geklickt hat. Also das halt nur mit Kinect, und das war auch ziemlich cool in Style Show. So Minority Report, das war wirklich schon wie Minority Report. Das war ziemlich cool. Und vor allem, das sah zwar lächerlich ein bisschen aus, also von der Bewegung, wie er so nachgeladen hat und so, aber das Wichtigste ist, es hat funktioniert und es hat funktioniert. Es ist halt wichtig, es hat funktioniert und es stört mich nicht, wenn ich jetzt wirklich so ohne Waffe, halt ohne Controller halt wirklich da ein bisschen so per Handbewegung so rumgehe und schieße. Und durch die Bewegung und so, das hat funktioniert, das war cool. Also wirklich, das war ein cooles Ding, fand ja. ich. Also von, muss sagen, das war wirklich das Beste, was sie bei anhand von Kinect eben gezeigt haben. Ich will jetzt erstmal auch wirklich mit der warmen Dusche anfangen, also wirklich nur mit den guten Sachen, denn wenn ich dann weiter auf Kinect eingehe, dann würden dann noch was anderes kommen, was mir wirklich nicht gefallen hat. Deswegen machen wir mal am besten mit den guten Spielen weiter, die dann noch gezeigt wurden. Zum Beispiel Kinect würde ich noch sagen, Mass Effect 3. Mass Effect 3, genau. Ja, zum ersten Mal gezeigt, so ja Gameplay richtig, außer ein paar Trailer, richtig geil. Ohne Scheiß, ich freue mich richtig, ich bin großer Mass Effect Fan. Auch wenn Teil 2 nicht ganz so meine Erwartungen erfüllt hat, freue ich mich richtig auf den dritten Teil, weil ich glaube, dass sie aus den Fehlern des zweiten Teils ein bisschen lernen werden und dann weil Teil 1 und Teil 2 die perfekte Kombination jetzt in Teil 3 auch fortführen werden und natürlich die Speicherstände von 1 und 2 übernehmen werden ja. und die Entscheidung auch in Teil 3. Was mir halt sehr gut gefallen hat, Kinect wurde auch da benutzt und zwar per Sprachcontrol. Genau. Da muss ich aber sagen, entweder, ich hoffe mal, wenn man Kinect hat, dass man halt per Kinect dann halt die, also man, das Maßgeld gibt es verschiedene Fragen, also dann kann verschiedene Antworten halt abgeben und das hat man damals mit einem Steuerkreuz gemacht, hat man in die entsprechende Richtung gedrückt und hat man dann halt die entsprechende Antwort dann abgegeben. Und jetzt ist das ja so, dass man halt per Kinect die Sätze da, die dort stehen, kann man jetzt reden, also die spricht man nach und dann gibt er es quasi so ein, ja, ohne halt genau. einen Controller. Ich hoffe nur, dass man mit Kinect, wenn man Kinect angeschlossen hat, dass man das nicht mit der mit Controller eingeben kann. Eingeben soll, weil das wäre sonst blöd, dann würde ja trotzdem und man würde ja trotzdem mit einem Steuerkreuz das benutzen, also jetzt nicht mit. Ja, ich sag mal, wenn nach du eine Zeit, weil ich sag mal so, wenn man Zeit, Kinect besitzt, dann sollte man das natürlich nur benutzen. Also ja. das wird quasi dann, das wäre cool, wenn das obwohl, einfach nur das wär geschlossen wäre. Auf einer Seite wäre das auch ein bisschen blöd, weil ich sag mal so, manchmal hat man auch einfach keinen Bock mehr zu reden. Da will man ja, ganz still da, sein. Da ne? kann man ja auch im Startmenü gehen und auf Optionen. Ja, und wär, das wäre ein bisschen umständlich. Ja, aber wenn man. Das ich sag mal so, manchmal möchte man auch einfach nicht reden, weil das wäre ein bisschen bescheuert, wenn man da so rumsitzt und dann so. Halt, stopp! Halt, stopp! Halt, stopp! Und dann schreibt man das da rein und dann. Ich glaube schon, du meinst, dass das nicht funktionieren könnte. Also ja, dass du vielleicht einmal oder glaub, so mal dich überhört und so. Und dann ist ein. Also, ich sag mal so, natürlich muss der Controller noch benutzt werden, das finde ich, weil Mass Effect ist eben ein Spiel, ich glaube, da wird doch keiner irgendwie dann mit Kinect da rumlaufen, also so jetzt so wie Ghost Raccoon mäßig so rumlaufen, ne? Ja, ich glaube, das wird, also ist, das Spiel kommt ja erst noch im Frühjahr 2012 kommt's raus. Ich habe da, glaube ich, keine großartigen Probleme, wenn das jetzt also, dass jetzt das Spiel nicht funktionieren wird, also das mit Kinect, ich glaube, das wird schon ziemlich gut funktionieren. Das hätten die das Future überhaupt nicht angekündigt, das hätten die auch sparen können. Falls das alles wirklich funktioniert, wir werden es erst in ein paar Monaten wissen, ob das wirklich funktioniert. Also, ich glaube aber schon, dass es funktionieren wird, auch sehr gut. Ob es wirklich eine Bereicherung des Spiels sein wird, wissen wir nicht. Ich finde es cool. Das wird interagiert mehr mit dem Charakter und mit der Umgebung. Also, man fühlt sich dann ein bisschen mehr mittendrin im Spiel. Mal schauen, vielleicht werden noch ein paar andere Sachen außer Voice benutzt. Vielleicht für ein paar Bewegungen, dass man vielleicht einen aus dem Fenster schubsen kann. Zum zweiten Mal oder dritten Mal. Oder einen Schlag verpassen kann. Das wäre auch cool. So mittendrin im Dialog, bam, so ein Schlag. Oh. Cool. So, okay, ich sag mal, als nächstes nehmen wir mal so sag ich mal, ja, die Spiele, die eigentlich auch. Okay, ich sag mal einfach weiter. Entscheide dich ganz schnell. Gears of War 3. Gears of War 3. Geil. Fett geil. Fett geil. Sieht geil aus, spielt sich geil, wird fett, kommt in 2-3 Monaten raus. Mit einem sehr hellhäutigen Ice Tea. Sehr hellhäutig. War sehr komisch, aber nicht schlimm. War ja Special Guest. Special Guest. Ist ja auch eine Synchronstimme. Da, ich weiß ja, nicht, genau, wer, für wen, von Cole oder nein, von weiß ich gar nicht. Von Dome. Nee, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt einer von dem war. Ich glaube, der wäre einfach so ein Multiplayer-Charakter, wird eine Synchronstimme geben, dachte ich. Ich weiß es nicht. Auf, ist ja Wurst, Hauptsache, dass das Spiel kommt jetzt bald raus und ich bin echt extrem heiß. Gears of War-Fan auch. 1 und 2 super gerne gezockt und Teil 3 wird richtig fett. Also, aber ich finde, vor allem grafisch ist das so einer der ganz wenigen Titel auf der 360, die wirklich eine Granate sind. Explosivtitel, muss man dazu sagen, weil Multiplattform-Titel sind ja auch schon ein paar Metro und so die ganzen Spiele. Also da muss man auch sagen, GS wird da definitiv ein dickes Ding. Haben wir auch schon oft immer auf unserem Blog gesagt, dass es ein dickes Ding wird, deswegen würde ich jetzt mal sagen, GS of War, ihr wisst unsere Meinung, ihr kennt sie schon, das wird ein dickes Ding. Ja. Wir werden das auf jeden Fall 100 pro auch eine halbe Stunde mit oder vielleicht sogar mal länger, weil das Ding ist, hat wirklich das Potenzial dazu, wie Uncharted 3 oder so. Exakt. So, ne? Also stay tuned bei dem Titel. Weiter würde ich dann sagen mal mit ganz kurz Tomb Raider würde ich sagen. Tomb Raider. Ganz auch kurz. Zum ersten Mal Gameplay-Material gesehen. Auch richtig geil. Lara Croft sieht sexy aus, sie blutet, sie hat Schmerzen, sie also ist dreckig, sie ist verdreckt, vor allem menschlich. Vor allem menschlich, keine Puppe, gefällt mir sehr geil, ohne Scheiß. Also, was ich glaube mal, das ist der den größten Verdienst ist das hier jetzt an Square Enix, weil Eidos, glaube ich, selber jetzt nie so drauf kommen können, dass sie so menschlich wirken sollte, wenn das halt nur für Eidos, also von Eidos wäre das Spiel, aber da Square Enix ja Eidos gekauft hat vor über ein Jahr, glaube ich, oder vor 2 Jahren, ich weiß es gar nicht. Ja, ja, ja. Ich glaube mal, das ist auch Großteil also zu verdanken, dass jetzt Lara Croft endlich so eine Art menschliche Figur ist, also menschliche Züge hat. Ja, und auch wenn ich nicht viel von Square Enix jetzt aktuell halte, zustimmen. Ich glaube, Eidos wäre da nicht alleine auf so eine Idee gekommen. Ich glaube, die hätten ganz stumpf einfach immer wieder ein neues Tomb Raider gemacht, so nach dem alten Stil, so eine so typische Barbie-Puppen-Lara und... Ja, auch so allgemein, auch die Ideen, so zum Beispiel Open World, richtig Open World soll es Open World sein. In der Demo, was da gezeigt wurde, war jetzt nicht Open World, hat mich sehr stark an Uncharted 2 erinnert. Aber geil, ohne Scheiß, ich habe einfach Bock. Und vor allem, wenn es Open World wird, mit Metroid-Elementen, also quasi, oder mit Zelda-Elementen, wie man sagen kann, man findet Items, dann kann die an bestimmten anderen Orten benutzen und so, wo man vorher nicht war und so. Könnte geil sein. Sieht auch grafisch richtig geil aus, muss man sagen. Ja. Und Lara schreit. Gestöhne. Manchmal dieses Gestöhne, das war echt schon übertrieben manchmal. Das war gut. Das war gut, Lara. Termin, keine Ahnung, was kommt. Termin soll ja irgendwann nächstes Jahr 2012. Anfang, ja. Ja. Weiter. Sollen wir, also ich sag mal Forza 4. Forza 4. Forza 4. Bombe, grafisch. Alter, ohne Scheiß, also für alle Simulationen ist fett. Ja, also alle Leute, die Outrun-Spiele mögen oder einfach nur mal, Outrun-Spiele mögen einfach mal. Outrun-Spiele plus Simulation, muss man auch so sagen. Obwohl Outrun-Spiele auch, also auch Arcade-Spiele, weil ich glaube, mal Forza 4 wird noch einsteigerfreundlicher durch die ganzen Benutzersachen, wie zum Beispiel Fahrhilfen und so weiter. Das ist echt, vor allem auch, und man muss einfach sagen, das Spiel sieht so gut aus. Also Gran Turismo kann echt, Gran Turismo hat einen echt Jahre. Ich habe ja eigentlich wirklich nichts gegen Gran Turismo. Ich fand Gran Turismo damals richtig cool. Aber ich muss sagen, dass Forza 3 schon Gran Turismo 5 eingeholt hat, obwohl Gran Turismo 5 weitaus später gekommen ist. Und Forza 4 ist nochmals, die haben nochmals Gas gegeben und wirklich alles aus der Konsole, glaube ich, rausgequetscht. Hey, doppelt so viele Fahrzeuge, so eine affengeile Grafik. Und ich habe auch gehört, verschiedene Tageszeiten soll es da geben. Ich weiß nicht, ob verschiedene Wetterungsverhältnisse, aber es gibt verschiedene Tageszeiten. Man kann auch nachts fahren, man kann alle Strecken nachts fahren. Und durch verschiedene Zeiten, Abendroten und so. Und wird auch geil, auf jeden Fall geil. Ja, da freue ich mich definitiv auch. Auch ein großer Umfang im Fahrzeug. Muss man sich auch einfach mal wieder einen Trailer dazu angucken, um sich ein besseres Bild darüber zu machen, weil es ist eben nicht jedermanns Sache. Und ja, ich denke mal, dann können wir wieder schon wieder zum nächsten gehen. Und zwar auch zu den Spielen, die gerade Microsoft ganz groß gemacht hat, und zwar den Halo-Spielen. Und da hat Microsoft gerade zwei dicke Ankündigungen gehabt. Also einmal die Halo 1 Anniversary, Comet Evolved Anniversary Edition sozusagen. Dieser Name, Comet Evolved. Damit, ja. Ohne Scheiß, als ich damals die Xbox 1 gesehen habe und den Trailer von Halo 1, da musste ich echt lachen über den Namen. Ich habe echt Halo Comet Evolved. Ich musste so dermaßen lachen, weil es so ein beschissener Name wirklich war. Es war wirklich ein schrecklicher Name. Und die Entwickler haben auch gesagt, die hätten den Namen Halo Comet Evolved nie genommen. Ich habe das damals in einem amerikanischen Blog mal gelesen, was sie mal ein Interview gegeben haben. Die haben gesagt, die wollten das eigentlich nicht nehmen, weil es ein schrecklicher Name ist. Aber irgendwie hat sich das doch noch durchgesetzt. Und ja, so. Ja. Ich muss sagen, Halo Anniversary, sehr gut. Cool. Für alle Leute, die dann eben auch die komplette Halo-Story nachholen wollen. Ich meine, Halo 2 kann man sich ja schon, kann man sich ja immer noch downloaden, ne? Ja, also diesen Store gibt's, also diese... Ja, Halo 1 und 2 kann man sich auch jetzt noch downloaden, aber ich glaube mal... Halo 2 wird wahrscheinlich auch schon mal in der Anniversary noch mal schöner. Ja. Und alles aufbereitet, kann dann jeder spielen mit einer mit verbesserter Grafik und also so. Also richtig verbesserter Grafik, richtig kein Hochauflösen, nur so eine richtig, die haben mal einfach die Halo Reach Engine genommen und dann einfach geil gemacht. Das Halo 1 ist geil. Also mit Koop-Modus, was glaube ich im ersten Teil nicht vorhanden war, glaube ich mal. Ich weiß es gar nicht, ich weiß es nicht. Aber jetzt, cool, für Halo-Fans voll. Ja. Hammer. Und dann kam nochmal das dicke Ding ganz am Ende der Pressekonferenz, wo alle Leute dachten, ey komm, wir gehen jetzt am besten raus und dann, weißt du, es passiert sowieso nichts mehr und dann, ist ja eigentlich, bam, kam es einfach und es schlug ein wie eine Bombe, weil ich meine, Leute wollten es, aber man hat gedacht so, okay, wie soll das ohne Bungie gehen? Und dann hat ja das Microsoft Studio, hat ja die Rechte eben an der Halo-Reihe und hat dann Halo 4 angekündigt. Unglaublich aber war, wieder mit dem Master Chief. Und Master das, Chief, cool. Die Story geht weiter. Ja, die Story geht weiter. Ich meine, die Story fängt von neu jetzt quasi an. Weil theoretisch. Am Ende von Teil 3 haben alle gedacht, Master Chief ist tot. Der ist aber nicht tot gewesen, falls man das Secret Ende gesehen hat. Ja, Spoiler. Ja, das war, okay. Obwohl das Quatsch ist, wenn man den Halo 4 Trailer gesehen hat, dann ist es ja kein Secret mehr, weil plötzlich schauen die, oh, Halo 4 Trailer und dann Master Chief lebt. Ja, ja. Ja, der Master Chief lebt. Also, natürlich, da muss ich sagen, das Spiel, das hat mich vor allem überrascht, dass die trotzdem noch den Schritt weitergehen und dann, Halo 4 rausbringen, das hätte ich wirklich nicht gedacht, dass sie wirklich das machen. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen erstaunt, dass es überhaupt noch auf dieser Konsolengeneration kommt. Ich dachte erst über den nächsten. Wobei, ich glaube, Halo 4 kommt auf dieser Konsolengeneration und Halo 5 und 6 kommen auf der neuen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei ich auch sagen muss, 2012 kommt das Spiel schon, nächstes Jahr. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute Entscheidung ist von Microsoft, so früh das Spiel. Vielleicht haben die das Spiel ja schon wirklich lange in der Mache. Also man weiß es ja nicht. Ich glaube nach Halo Reach, ich glaube 2 Jahre ist, glaube ich, jetzt. Ja, ich meine, an Halo Reach hat ja noch Bungie Studios daran gearbeitet. Ja, ja. Ja, und die Microsoft Studios haben ihr eigenes Studio daran gelassen. 3-5-3 Industries oder so? Ich weiß nicht mehr. 3-4-5 meinst du? 3-4-5. Ich weiß es nicht. 3-4-3 oder keine Ahnung. Also irgendein Studio hat das gemacht. Das Microsoft interne Studio, das extra für Halo gemacht. Und das wurde ja, glaube ich, auch zu Zeiten von Reach hier ins Leben gerufen. Ja, und ich denke mal, dann haben die auch sofort angefangen mit der Arbeiten. Ich glaube schon, die Konzepte kommen vorher schon. Ja, also stimmt. Ich denke mal, Halo 4 wird ein dickes Ding für Halo-Fans. Wir werden es auf jeden Fall auch spielen. Kann man natürlich erstmal noch nicht sagen, wie es aussieht, wie es spielen also wird. Es soll komplett neue Story sein, komplett neue Welt. Und ja, also ich hoffe, ich freue mich auf jeden Fall. Also es wäre schon mal sehr interessant, wenn das jetzt mal... Also wenn die jetzt mal einen anderen Weg gehen würden mit Halo. Ja. Stell dir mal vor, die würden jetzt, also ich sag mal, kein Rollenspiel was, oder was so. Was willst du einen anderen Weg gehen? Halo ist halt Halo. Oder so. Nein, das werden die, glaube ich, nie im Leben tun, weil die Halo-Fanbase ist zu groß. Ja, also man kann es ja mal versuchen. Man kann es ja mal versuchen. Ich will Halo haben, mit Warthog fahren. Ich will halt... Ja, kannst du auch Third Person. Du kannst auch ich will Halo so haben, wie es will. Halo ist cool. Also es gab ja schon eine Strategie, aber egal. So. Ja, und dann sage ich noch einmal die letzte gute Sache für alle Leute, die sich, denen es gefällt, YouTube und YouTube, Bing und viele andere Services werden auch für Microsoft entwickelt auf Xbox Live. Man erinnert sich dann nur so an Leute, die dann gesagt haben, ey, wir brauchen einen Browser, so wie wir. Wir wollen einen fucking Browser für die Xbox. Haben wir nicht bekommen, wir haben aber jetzt YouTube bekommen, wir haben Facebook, wir haben Twitter und wir bekommen auch noch einmal Bing. Mit Bing können wir dann der komplette Microsoft-Server durchsuchen plus YouTube, was uns dann... Also YouTube ist wirklich das so ja, richtig ja, und, geil, ja, ohne und, Scheiß. Man hängt ja sowieso ja, meistens. Und vor allem für die meisten Leute auch, ich sag mal, alle Leute, die zum Beispiel Sky haben, ihr könnt euch auch freuen, denn die Leute, die zum Beispiel Sky oder andere so bezahltes Fernsehen eben so ne, haben, die können das auch auf der Xbox 360 empfangen, denn Sky zum Beispiel wird international eben überhaupt in jedem Land dann eben empfangbar sein, auch auf der 360. Ich glaube, da muss man sich dann einfach nur mit seinen Accountdaten oder sonst was da anmelden und mich freut's. Also die gehen weitere Schritte, holen sich die ganz dicken Dinger. Also Sony ist nicht mal so weit gekommen. Sie haben eben ihre Filmstudios und so, aber die haben noch kein dickes Online-Fernsehen, sowas wie Zune HD und so, und die ja echt unmenschlich viele Filmstudios da drin haben und was hast du nicht gesehen, und ich sag mal, Microsoft ein sehr guter Schritt. Ja, wobei ich auch auf deiner Liste noch nicht draufsteht, aber auch ein fetter Deal, Minecraft kommt ja für die Xbox. Ja, Minecraft. Das ist auch so ein richtig dickes Ding. Das hat mich echt überrascht, dass Microsoft zugeschlagen hat. Absolut genial, der Schritt, weil jetzt ist es wirklich, jetzt keimt quasi das Spiel Minecraft richtig auf. Jetzt wird es erstmal populär. Es wächst und Microsoft schnappt sich die Rechte. Mit Kinect. Mit Kinect. Ich frage mich, wie das gehen soll, aber man schwebt durch die Gegend und baut sich seine Avatare dort. Ja, vielleicht habe ich ja jetzt mal Bock, Minecraft mal weiterzuspielen. Ich habe es auf dem PC mal gespielt, hat nicht so den Anklang. Ich weiß nicht, ich glaube, ich brauchte einfach mal man braucht, so andere Leute. Ich glaube, bei Minecraft braucht man sehr viel Zeit, weil du bist am Basteln und dann baust du dir halt wie bei Mass Effect so riesige Raumschiffe. Oder von Star Trek so auf Schiffe. Ich glaube, die brauchen mehr als 2-3 Stunden dafür. Ja. Gut, finde ich geil. Also, ja. Aber jetzt kommen wir leider zum Part, der nicht so toll war. Ja, und jetzt kommt die kalte Dusche für Microsoft, für die PK. Und das, was wir alles noch, das waren viele Sachen, die haben mir sehr gut gefallen, aber das, was jetzt kommt. Und jetzt kommen, sagen wir, wir fangen einfach mit den größten Sachen an, und zwar sehr wenig Blockbuster-Titel. Wo bleiben die dicken Dinger? Also auf der Microsoft PK haben wir Spiele wie Alan Wake 2 oder eben dieses neue Spiel, was ja auch schon viel Gerüchte darum gibt, Alan Wake Night Springs. Also man weiß, dass ein neues Alan Wake in der Mache ist. Aber wir haben ja noch die Games Convention. Ja, wir haben noch Games Convention, wir haben noch die Tokyo Game Show. Die kommen ja noch alles. Gamescom, nicht Games Convention. Shit, für mich ist es die GC fertig. Ja, GC, also das ist es kommt auf. Ich bin mir sicher, was von Alan Wake auf der GC kommen wird. Ein Teaser oder sowas oder ein Trailer. Wird also, kommen auf jeden Fall. Ich will definitiv, ich habe mir noch mehr vorgestellt. Ja. Also das waren wirklich viel zu viele Multiplattform-Titel, viel zu wenig exklusiv. Rise gab es ja auch noch für Kinect, aber davon wurde auch nahezu nichts. War auch für mich interessant, aber auch enttäuschend, weil ja kein davor war und das gezockt hat. Von Crytek kommt Rise, ist so eine Art mittelalterliches, sieht aus wie 300 quasi so ein bisschen. Ja, so 300 Style, mit Kinect eben im Schwert. Schild kämpfen. Aber leider zu wenig. Nichts gezeigt, eigentlich fast gar nichts. Das war wieder auch so ein, finde ich, ein Fehler. Man hat diese paar Blockbuster-Titel, aber zeigt sie nicht on stage und zeigt dann lieber. Das geheime Projekt von Suda 51, auch dieses Project D, wurde auch nicht gezeigt. Ja, und jetzt, und dann, damit kommen wir dann jetzt eben zu den Kinect-Spielen, die ja wirklich in. Ey, ernsthaft, nee, das ist so. In Hülle und Fülle werden die da gezeigt. Da guckt man sich. Fangen wir echt an mit Fable Journey, auch scheiße. Echt? Fand ich richtig. Peter Molyneux auf die Bühne, zack, Fable. Ich dachte, hey, Fable Journey, vielleicht ein. Ich hätte gedacht, sogar ein Fable Online-Spiel. Journey hört sich nicht gerade nach Fable 4 oder 5 an. Das hört sich an wie so ein Journey. Oh, hört sich an vielleicht so ein großes Online-Spiel vielleicht. Kommt so ein Kinect Rail-Shooter? Schäbig. Sah nicht gut aus. Sah irgendwie so billig zusammengeklatscht aus, emotionslos, fand ich scheiße. Ja, da muss ich auch einfach zustimmen. Es war einfach richtig öde. Du konntest einfach nur, also man hat gesehen, dass der Typ einfach nur gewedelt hat da mit seinen Armen. Ja, ohne Emotion, kein Bock. Es machte irgendwie keinen Spaß. Weiter zum nächsten Spiel, auch Disneyland Kinect. Für Kinder vielleicht Kinder, interessant. Also ja, für Kinder aber, ist das aber, interessant, aber dann kommt die Frage, wozu? Welches Kind guckt die E3? So ganz einfach. Fragst mich das jetzt ernsthaft? Außer ja, die ernsthaft. Familie sitzt davor und wedelt mit dem Kinect-Controller jetzt gerade. Ja, ernsthaft. Das nein, ich weiß es nicht. Irgendwie. Ja. Also diese, diese auch löblich, dass es alles kommt so für Kinder. Ja, aber sie hätten das kurz abgehandelt, also ja. Ganz kurz einfach gesagt, ja, wir machen das Spiel. Vor allem Kinder sind auf der Bühne nicht erlaubt. Das ist, ja, nie wieder. Sie so extrem gestellt und billig gemacht teilweise. Boah, ernsthaft, ich sag bloß dieses, oh my God, there is Hook. Yeah. Oh, where's Peter? No, Peter Pan. Ja, und dann so, oh mein Gott, nee. Das ist schlimm. Das war nix. Microsoft. Krieg ich echt das Kotzen bei sowas. Also Microsoft. Also die Produkte sind ja für Kinder gedacht und ja, ich will ja nichts mehr, aber es hat, sollte man einfach nur nebenbei sagen, ja, das kommt, Trailer ja. Zeigen, fertig, mehr nicht. Fertig, das reicht. Und zwar, das reicht auch, weil ich meine, die Hardcore-Titel sind doch gerade sehr interessant für die Leute, die dann eben Bock drauf haben und so. Und ja, dann würde ich noch sagen, zum letzten Kinect-Spiel, Sesamstraße. Sesamstraße war von Tim Schäfer. Tim Schäfer hat mich dieses Jahr echt enttäuscht. Letztes Jahr hatte er noch zwei Titel. Custom Quest war sehr interessant. Stacking war sehr... Stacking. Sehr interessant. Also wirklich sehr gut, diese hat mir echt gefallen. Die waren sehr, fand ja. Ich alle durchgehend gut. Alle ziemlich gut. Ja, und Brutal Legend davor. Ja, Brutal Legend und dann Psychonauts und, so. Und auch für Monkey Island. Ja, und dann kommt und so ein Tentacle und komisches so. Ding, so Sesamstraße ja. Kinect, Monster and Me. Kann ich jetzt auch nichts wirklich anfangen. Also auch für die Familie. Vielleicht wird das ja lustig. Ich habe ja gesehen, das Publikum hat ja ein bisschen gelacht auch über. Ich glaube aber, weil Tim Schäfer auch ein sehr sympathischer Typ ist. Tim Schäfer war echt. Und ja. Tim Schäfer gehört für mich mit Cliff Bleszinski und so, die auf der Stage waren, wirklich zu den Besten. Also da waren viele. Es gab ja dieses Jahr kein Kojima. Ja, Kojima. Bester und, Mensch. Ja, und, sag ich mal, Don Matrick, ne? Der ist uns immer so sehr sympathisch. Sehr guter Präsentator von, anstatt diese Sony-geleckten. Ja, nee. Braucht man nicht. Naja. Es war auf jeden Fall, ja, es fehlt einfach noch so die richtig exklusiven Blockbuster-Titel. Wahrscheinlich sind die alle noch in der Pipeline. Wie gesagt, Alan Wake fehlte halt, war nichts. Von Rise hätte man mehr zeigen können. Man hätte vielleicht die von Suda 51 den Titel zeigen können. Man hätte auch vielleicht von diesen. Ach, es gibt diverse Titel, die man noch zeigen könnte, aber die waren alle noch nicht irgendwie nicht anspielbar. Halo, da müssen wir nochmal ein Jahr warten, wo dann. Ich hoffe mal. Ja, dann gehen wir mal weiter. Sony-Pressekonferenz war um 2 Uhr morgens. Wir müssen es ernsthaft sagen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie auch wirklich nur in ganz, ganz kleinen Teilen gesehen. Aber ich habe sie mir nachgeholt. Ja, nachgeholt dann eben auch dann meistens auch durch die Trailer und so mit den Präsentationen. Wir haben auch wirklich, also die Präsentationen sollen ja echt mal wieder so auf typischem Sony-Niveau sein. Ne? Ja, alles also ultra vieles, cool. Ja, super ultra cool gemacht und so. Und ja, was soll man sagen? Die haben dann ihre neue Konsole vorgestellt, PlayStation Vita. Ja, cooles Ding. Schickes Ding. Beschissenste Name, aber meiner Meinung nach, den man einem Teil geben kann, ein Handheld. Ja. PlayStation Vita. Also hätten die auch den PlayStation Vitality genannt. Ja, oder ja, so wie der Vitality-Sensor. PlayStation Vitality-Sensor. Ja, genau. Hält's in den Händen, spürte, dein Finger ist... dein Puls spürt er und so und was weiß ich. Das wäre geil, Alter. Ohne Scheiß. Du hast hinten den Druckpunkt und dann merkst du... Was bringt dir das? Für PlayStation Vita? Ohne Scheiß, das so, wenn hinten hast du ja so Touchpad an PlayStation Vita und das halt... Und dann bezahlst du nochmal 50 Euro drauf für diesen Sensor. Ja, aber wenn du so einen Pulsschlag plötzlich merkst, so ein Horrorspiel plötzlich irgendwie so spielst du und plötzlich hörst du... Ja, aber guck mal, dann bezahlst du 50 Euro drauf und die Sony-Leute sind ja dafür bekannt, dass sie eigentlich immer eine runde Zahl haben. Okay. Und dann kommst du auf 399. Wobei die PlayStation Vita, können wir sofort jetzt sagen, ich finde das Ding geil. Ja. Ohne Scheiß. Also ich mag allgemein Handhelds und ich habe auch die PSP und so. 3DS ja vor nicht allzu langer Zeit besorgt. Und jetzt auf PlayStation Vita freue ich mich richtig drauf, weil ein Handheld ist, der erstmal richtig fette Grafik präsentieren kann. Zweitens, viele geile Features hat. Kamera, Algorithmic Reality oder so wie das heißt. Und ja, und dieses. Ich weiß schon. Ja, und halt Touchpads hinten und. Also da so. Vorne hat es auch Touchpads. Da sind viele. Technischen Schnickschnack. Ja. Ich weiß vor allem nicht, auch. War das eigentlich CD-basiert, das Teil? Oder. Ich weiß es überhaupt gar nicht. Ohne Witz. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube aber, da sind Speicherkarten drin. Oh nein, ich glaube, da sind modifizierte UMDs. Ich glaube, mit größerem Speicherplatz. Oder ähnliches, glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Also mal das, wahrscheinlich beziehe ich mich jetzt auf alte Sachen. Ich kann es nicht sagen. Also ich schau mal aber das Line-Up war auf jeden Fall ziemlich gut. Von PlayStation Vita. Zum Beispiel ein Uncharted, was ich auch noch sagen will, für PlayStation Vita. Sah richtig geil aus, hat mir sehr gut gefallen. Wipeout gibt's drauf. Auch fette Sache, richtig fett, kommt auch gleichzeitig für die PlayStation 3. Wipeout 2045 oder so, 49, 48, ich weiß nicht. Wipeout ist auf jeden Fall immer gut. Es kommt ein Ridge Racer, es kommen Street Fighter versus Tekken raus, es kommen diverse Golfspiele aus, also Tennis habe ich da, Virtual Tennis 4 und es kommt tausend andere, es kommt ein Resistance, es kommt ein Killzone raus und so, halt die PlayStation großen Marken. Auf jeden Fall scheint auch die PlayStation Vita richtig großes Ding zu werden von Sony. Kommt auch, ich glaube, dieses Jahr? Ich glaube, Ende des Jahres vielleicht? Ich weiß es auch nicht mehr. Soll aber, glaube ich, an die $250 kostet die normale Version und 299 kostet, glaube ich, die erweiterte Version. Ja, also die ich auch, schau mal gerade nach. Wo du instant, wo du überall Internet haben wirst. Also die normale Version, da hast du nur bei dir zu Hause WLAN-Internet und halt wo, immer, wo eine Internetquelle ist. Und wenn man 50 Euro mehr zahlt, dann hat man überall Internet. Also man kann wirklich irgendwo hinreisen, man hat ständig in ganz Deutschland oder ich weiß gar nicht, glaubt auf der ganzen Welt immer Internet. Ja. Was noch? Uncharted 3. Würde ich jetzt nochmal so abhaken. Uncharted 3. Wow. Also für mich so eines der absoluten Highlights des Jahres, neben Gears of War 3, ist Uncharted 3 so fürs Ende des für Ende des Jahres ein der Knaller schlechthin. Also ich glaube, Uncharted 3 wird noch besser als 2, wirklich polierter als je zuvor. Es sieht unfassbar geil aus, was ich da gesehen habe. Und Action, Uncharted, der Drake-Humor, die sah einfach nur fett aus und ist einfach geil. Ich glaube, das wird einfach der Burner. Vor allem diesmal mit Koop-Modus und so. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, Uncharted 3 habe ich mir auch den Trailer angeguckt. Ich war auch einfach voll weggerissen, also vom Hocker. Also das hat mich echt vom Hocker gehauen. Es ist halt was Uncharted, was man ist aber geil, was man. Also man erwartet, dass es geil wird und es ist am Ende auch geil. Ja, ein Uncharted ich mag. Der sollte nicht Videospiele spielen. Nein, so weit sollte man nicht gehen. Aber doch, so weit gehe ich. Nein. Uncharted also ist wirklich so. Nein. Drake ist zumindest einer der so sympathischsten Helden, ohne Scheiß. Ich muss sagen, viele klobige Helden, es liegt einfach nur dran, man muss einfach den Geschmack haben. Wenn Leute einfach eben nicht 3D, hier Third-Person-Spiele mögen oder zum Beispiel solche Indiana-Jones-Spiele, also Indiana-Jones an sich zum Beispiel auch nicht. Klettern, Rätseln, Ballern, das enthält alles eigentlich. Ja, ich meine, aber nicht jeder mag sowas. Und geile Inszenierungen. Ja, aber nicht jeder mag sowas. Ja, das sind aber die Leute, die halt die ganze Zeit zu Hause im WoW zocken. Nein. Doch. Nein. Wobei jetzt auch sagen würde, hey, da gibt es auch Klettern. Ich kenne zum Beispiel eine Person, die mochte Uncharted 2, als ich das gezeigt habe, diese Person, diese Person mag auch WoW. Naja, es gibt auch zum Beispiel Leute, die zum Beispiel Heavy Rain mögen und von Uncharted nicht unmenschlich viel. Ja, aber Uncharted ist doch schon mainstreamiger als Heavy Rain Spiel, was doch schon sehr spezieller ist, gerade. Ja, aber ich sag mal, da sollte jemand ein Heavy Rain ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen wichtiger, finde ich, als ein Uncharted an sich so, ne? Naja. Aber genug gesagt. Kommt ja auch schon am 11.11., wenn es mich nicht täuscht, ganz groß damals angepriesen, 11.11.11. Ja, und was man noch sagen kann, PS3, was hat sie, was die PlayStation 3 eigentlich noch so gemacht hat auf der Pressekonferenz, die haben noch ihren Filmservice Cinema Now angekündigt. Stimmt. Der sollte, ist ja eben auch bis jetzt nur in USA, was ich schade fand, wird aber ca. 20, 250 Lizenznehmer haben. Darunter so welche Leute wie 20th Century Fox, ABC, Miramax, Disney, dann Miramax, Universal, Sony, ne? Warner Brothers, Koch Entertainment und Lionsgate. Und ja, das sind diese ganz großen Dinger und für alle Leute, die in Amerika leben, was natürlich nicht gerade viele unserer Zuhörer wahrscheinlich sind, wird's ein dickes Ding. Ich bin natürlich wieder ein bisschen pisst. Was ist mit uns Europäern? Die lassen uns einfach irgendwie links liegen. Was natürlich immer so ist. Und das fand ich so gut gerade bei Microsoft dagegen, dass die ja zum Beispiel Sky oder andere Sachen dann auch für Europa oder an sich einfach weltweit so angekündigt haben. Das fand ich super. Deswegen will ich auch nichts weiter verlieren zu dem Positiven, sondern will dann sofort so rüber zum Negativen. Ja, wobei das echt, das hat mich erstaunt bei Sony. Das was die positiv war, glaube ich, dass die PS Vita angekündigt wurde und dass Uncharted da war. Aber gerade jetzt kommen wir zum Negativen, fangen wir auch gleich mit dem Negativen an. Die Vielfalt der Blockbuster, die war zu gering. Die war fast gar nicht vorhanden. Ja, vor allem die meisten Spiele, die sie wieder angekündigt haben, gezeigt haben, kommen in ein paar Monaten. Ja. Und sind Multiplattform. Ich weiß noch, dass Starhawk angekündigt wurde, wie Warhawk, quasi das Warhawk 2. Scheint interessant zu werden. Ob das gut wird, am Ende weiß ich nicht. Aber ansonsten weiß ich nicht. Zum Beispiel haben die Infamous 2 gezeigt, wobei es jetzt schon draußen ist. Also ihr könnt jetzt rausgehen und zocken. Und also natürlich kaufen und zocken oder ausleihen und zocken. Mhm. Aber da frage ich mich bei Sony, ja, wo sind die anderen Titel? Die haben, als wenn die hier alles schon abgefeuert hätten, so, also dieses Jahr halt nichts mehr hatten. Zum Beispiel God of War 3 ist draußen, Killzone 3 ist draußen, Uncharted 2 war letztes Jahr draußen, vorletztes Jahr. Und so, ich habe jetzt noch gerade nachgeguckt, PlayStation Vita hat scheinbar einen eigenen Card-Slot. Ja, für Spieler einen eigenen Card. PlayStation Vita Card Slot. Ach so, okay. Also, wahrscheinlich so eine modifizierte SD-Karte, ja. Nur größer oder kleiner oder so, ja. Ja. Ja, also, ein guter Weg. Dann bei dir wieder zurückkommen. Blockbuster-Titel. Ja, zu wenig. Ja, ja. Also, die haben. Wobei ich sagen muss, Sly Raccoon 4 wurde angekündigt für alle Leute, die Sly Raccoon mochten auf der PlayStation 2. Und jetzt die HD-Collection damals, vor einigen Monaten kam die raus als HD-Collection für die PlayStation 3. Sly Raccoon 4, Trailer angekündigt, cool, aber nichts gezeigt. Auch mager, gehört auch zu meiner negativen Liste. Es wurde halt kein Gameplay gezeigt. Okay. Ja. Man darf es aber Sucker Punch nicht verübeln, die das entwickeln, denn die haben jetzt vor kurzem Infamous 2 rausgebracht. Also wahrscheinlich hatten die nur nicht so viel. Ja. Was ich dann auch noch sagen muss, auch die PlayStation Vita Games waren ein bisschen mager. Ich sag mal, ohne Scheiß, für einen Lautstitel, guck mal, den 3DS. Für einen Lautstitel war das schon gut, aber für einen Lautstitel, ein Uncharted finde ich geil. So gut. Wipeout, geil. Und vielleicht Street Fighter vs. Tekken, auch geil. Ja, aber zum Beispiel Street Fighter vs. Tekken gibt's ja schon, das ist nur ein Port. Dann hast du sonst so zwei Spiele, die interessant sind. Ja, aber Wipeout und Uncharted, da brauchst du schon ein bisschen. Haben außerdem keine Tech-Demo gezeigt. Und sonst haben die auch nichts Atemberaubendes gezeigt. Also ein Uncharted wird richtig cool. Ich frage mich, ob ein Uncharted einen Multiplayer-Modus haben wird. Wobei ich auch gehört habe, ja. Hier, ein Killzone soll ja auch noch hier kommen. Ich weiß, ein Resistance kommt ja und ein Killzone kommt. Aber ich weiß nicht, welches vorher kommt. Ich glaube, ein Killzone kommt früher. Und wenn ja, dann... aber ich weiß nicht, ob das... Ich glaube nicht, dass ein Killzone Launch-Titel sein wird. Glaube ich auch nicht. Aber wenn Killzone... Zum Beispiel ein Killzone Portable jetzt, ne? Zum Beispiel Multiplayer hat und wir online das nutzt, also richtig gut ausnutzt, guten Ping und so. Ich glaube, sowas unterwegs zu zocken könnte richtig Bock machen. Also, hey, ich habe mal Bock, Uncharted oder Killzone zu zocken. Ja, dann frage ich mich nur, wie das dann mit der Bezahlung online. Dann wird. So über 3G ja, oder genau. Wi-Fi. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es... also, man kennt das ja schon von Handys, ne? Man hat einen Vertrag, ne? Und dann... bezahlt man im Monat, weiß nicht, 20 oder 15 bis 20 Euro oder so. Ja, für die... Wie beziehungsweise auf die PSP Vita, ne? Ja, also. Aber so an sich, wie es jetzt auf dem Handy oder so bezahlt wird, ne? Und ich denke mal, so einen ähnlichen Preis würden die dann auch, denke ich mal, nehmen. Also ich denke mal, dass Sony dann auch sowas anbieten wird. Ja. Ja. Damit, denke ich mal, sind wir auch mit der Sony-Pressekonferenz fertig, ja, echt. Wobei ich auch noch sagen würde, ja, oder? Blockbuster-Titel fehlten, ja, vor allem Blockbuster-Titel. Sehr enttäuschend, kaum Move-Titel. Ich war extrem enttäuscht. Ja, da war, Move-Titel, da war zum Beispiel Medieval Moves, habe ich gehört. Moves, ja, ob das jetzt eine Minigame-Sammlung wird, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass es ein richtiger Titel wird. Mit Move-Steuerung könnte richtig cool werden, falls sie echt mit einem mit rechten, mit linken Analogstick, man rennt rum. Weißt du, man kennt ja Medieval vielleicht aus der PlayStation 1, man rennt dann rum oder auf der PSP Remake. Und ja, PlayStation 3, wenn das ein richtig gut aussehendes Medieval, PlayStation 3-Grafik mit Move-Steuerung wird, man schwingt dann mit einem Move-Controller dann sein Schwert, mit der linken hat man dann sein Schild. Das könnte richtig geil werden, meiner Meinung nach. Die Frage ist, ob das jetzt so ist, wie ich es mir vorstelle, richtig Jump'n'Run und oldschool wie damals, oder halt nur so eine schäbige Minispielsammlung ist. Ja, also da bin ich... aber auch, wir haben vieles nicht gezeigt, zum Beispiel auch dieses von letztes Jahr, dieses sowas Sorcerer oder so, dieses Harry Potter-ähnliche Spiel letztes Jahr, was gezeigt wurde mit Move, wo man halt so einen kleinen Jungen mit Zauberei machen konnte. Und das wurde auch nicht gezeigt, nichts. Also sehr mager. Was ich gehört habe, was für Move rauskommt, da freue ich mich richtig drauf. Das ist von Sega, das Remake, House of the Dead Overkill, Director's Cut. Also, aber ich glaube, die haben uns auch gemerkt, vielleicht, traurig. Move ist zu Wii verkommen und die haben gemerkt, ich glaube, die haben mit Move einen kleinen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht, ohne weil, Scheiß, weil jetzt... Wii geht doch jetzt auch unter, wenn wir jetzt gleich auch zu der Nintendo kommen, man merkt es, ne? Nintendo ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren sehr stark geworden, sehr starker Gegner und das werden wir auch gleich jetzt noch weiter ausbreiten bei der nächsten... Wobei ich natürlich auch sagen möchte, die Idee von auch wieder hier PlayStation Vita und PlayStation 3, dass man das immer so verbinden kann. Halt einige Spiele wie Wipeout zum Beispiel zockst du auf der PlayStation 3 und auf der Vita. Ja, aber ich meine, das kannte man ja schon bei manchen Spielen. Das konnte man konnte ja auch... Ja, aber ich meine jetzt auf der Vita... Ja, aber ich meine auch die Spiele spielen, miteinander, zusammen, Cross-Platforming. Ja, ja. Das ist eine geile Idee, gerade mit Vita. Und, ja, ich sag mal, mal schauen noch, wie es wird. Also der Fokus lag eindeutig auf der Vita dieses Jahr. Ja. Also Sony war... Nicht überragend, wirklich schwach. Ich muss sagen, genau, die schlechteste, muss ich sagen. Letztes Jahr haben sie auch eigentlich relativ stark nachgelassen. Fand ich schon, das aber letztes gut, Jahr gemerkt. Gut, aber stark nachgelassen. Also, aber dieses Jahr war wirklich schwach, muss ich sagen. Was die PlayStation 3-Spiele angeht. Also sie haben echt schwach angefangen. Vor allem kein Last Guardian gezeigt. Wo ist Last Guardian gewesen? Also man muss ja echt letztes Jahr hat man das kritisiert und dieses Jahr nichts. Man muss dann echt sagen, also sie haben echt schwach angefangen und stark nachgelassen. Ne, aber Shadow of Colossus Collection. Yeah, und Team Ico, also Ico Collection. Geil. Ja, Okay. Ja, ich freue mich auch. Ja, man sollte sich freuen. PlayStation 3 besitzt, ihr müsst euch die Ico Collection holen, sonst seid ihr kein PlayStation 3. Das ist. Also man muss es ausprobiert haben. Ja, definitiv. Aber man muss einfach mal ausprobieren. Wenn es einem irgendwie nichts. Dann weiß man, man hat es wenigstens gespielt, dann hat man es abgehakt. Sagen, ich gespielt, das ist also wie so wichtig wie einmal Metal Gear Solid zocken. Ja, das sollte man auch einfach mal gemacht haben. Egal, weil du musst dann einfach mitreden. Man kann dann sonst nicht sagen, ich habe es nicht gespielt. Man muss sagen, entweder ich finde es scheiße oder ich finde es nicht scheiße. Ja, einmal Final Fantasy 7 zocken, auch so abhaken und so. Ein gewisses Spiel muss man einfach immer gezockt oder haben. Sich oder Zelda. Einmal Mega Man zocken muss man Mega auch Mega Man, genau, Zelda oder Mario-Spiel einfach mal zocken. Man muss irgendwas immer abhaken und Team Ico Collection sollte man sich zumindest mal anschauen. So, das war's für Sony. Jetzt gehen wir weiter zu der letzten PK. Nintendo gestern. Ja. Wir hatten anfangs, wo wir die PK geguckt haben, Startschwierigkeiten, technische Schwierigkeiten. Die Server waren, glaube ich, echt voll. Oder irgendwie brechend voll. Wirklich. Wir hatten echt Startprobleme, sie anzuschauen. Und ich glaube, wir haben schon Vermutung angestellt. Gelegt. Wir haben schon Vermutung angestellt, weshalb. Und ich glaube, die Vermutung stimmten dann auch, ne? Damit werden wir auch. Ja, das ist eigentlich das einzige Interessante an der PK gewesen. Wobei ich nicht sagen sollte, nein. Ich finde es. Wir können erstmal so ganz kurz. Wir fangen jetzt mit der Wii-Präsentation an. Sie war stocksteif. Wie alle Wii-Präsentationen. Aber sie hat begonnen mit Zelda, Orchester. Was gut war. Und Miyamoto ist rausgekommen, hat gesagt, ja, hier, die Zelda-Spiele haben immer so geile Sound, geile Musik so, aber es halt, also gewisse Soundgeräusche und die kennt man bis heute. Und die haben auch gesagt, dass der nächste Zelda-Teil, also Skyward Sword, sehr gute Musik haben wird. Und ich habe mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, Skyward Sword, wobei ich letztes Jahr echt skeptisch war, fand ich cool. Ich habe Bock drauf, obwohl ich sagen würde, die Grafik ist schlecht. Ich finde die Grafik bis jetzt nicht sehr gut. Ja, du bist ja also, an sich nicht dieser Fan von diesen Pseudo Cell-Shading. Ich also, finde Cell-Shade geil. Ja, ich aber ich liebe dieses Pseudo. Diese Art von Cell-Shading magst du nicht. Finde, das weiß ich. Ja, aber jetzt nicht falsch verstehen. Ich bin eigentlich ein großer Fan von Cell-Shade. Ich finde es richtig. Ich finde Spiele sehen teilweise wirklich gut aus mit Cell-Shade. Tales of Vesperia oder Tales of Symphonia, also ganzen Rollenspiele, die solche Comic-Grafik nutzen oder auch sehr abgefahren Killer 7. Das ist schon der Extremfall. Finde ich super geil. Aber Skyward Sword hat mich überhaupt nicht angemacht. Wobei es im Trailer einige Stellen gab, die sahen sehr, sehr geil aus. Muss man sagen. Also von Lichteffekten sah es schon ganz schön aus. Ja. Aber die Matschtextur, man sieht einfach an, die Wii ist irgendwie so, es ist einfach Zelda, ja, braucht einfach schöne Grafik. Aber irgendwie ist das auf der Wii kommt es nicht mehr nicht so rüber. Ja, es muss nicht immer so sehr aufwendige Grafik haben. Aber so, ich habe mal Bock einfach so mit Link durchs Land zu streifen und wirklich durch eine, wo ich so eine epische Steppe sehe und weiß nicht, die Bäume wiegen ja, sich. Ja, also da müsste man Pflanzen, schon Link auf eine HD-Konsole oder sowas ähnliches ja, bringen. Da kommen wir schon fast gerade an. Ja, geschickt leiten wir schon fast über, muss ich sagen. Denn du willst noch über, lass mich 3DS, ne? Ja, ganz kurz. Ja, also, der 3DS-Lineup. Muss ja, man da, sagen, da kann ich nur, da kann ich auch nur vier Spiele. Okay. Also ich sag mal, ich werfe mal die kleinsten, erstmal die kleinsten wird immer besser. Also, oder fünf Spiele mit dem kleinsten. Und zwar, das hängt ab von wessen. Also das, was ich jetzt am wenigsten spektakulär fand, Star Fox, ja. Hat man wirklich nicht viel gesehen. Star Fox war Star Fox. Ja. Halt, wie man Star Wars, Star Fox kennt, nur in 3D, kommt auch jetzt bald raus. Und also das Monat Original Star Fox jetzt nicht das, was wir von der GameCube vielleicht kennen, ne? N64. Also das ist Star Lilith Wars. Ja, was man zum Beispiel von N64 oder von vom Super Nintendo kennt. Doch, aus dem Super Nintendo kennt man das. Ja. Das, was jetzt kommt. Das ist ein Remake. Ja, das ist genauso wie so wie Lilith Wars oder so. Ja. Also alles so ähnlich. Ja, ne? Ja, ist halt. Star Fox ist Star Fox. Ja, es ist. Cool, ja, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Kennt man schon. Hätte ich jetzt. Das ist einfach ein Remake. Dann Luigi's Mansion 2, würde ich sagen. Geil. Ohne Scheiß, ich finde ja auf GameCube Luigi's Mansion richtig geil. Ich finde es war echt ein cooles Spiel, viel zu kurz, aber super cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wirklich tolles Spiel, ich weiß nicht warum, ein tolles Spiel. Freue mich voll auf den zweiten Teil, ich muss echt sagen. Luigi durch dieses Geisterspukhaus mit seinem, das Dreck weg. Nein, direkt weg bei Mario. Saug weg, 0815, ich weiß keine nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Staubsauger ist das, auch für 0815 oder 0814, ich weiß nicht, 0815, glaube ich. Gefällt mir, ohne Scheiß, ich hab Bock drauf. Hier, gib mir, aber es ist noch weiter entfernt. Da gab es noch Mario Kart. Mario Kart, genau das wollte ich jetzt auch noch sagen. Mario Kart 3DS. Mario Kart, wie man es kennt. Ja, und boah, jetzt auch mit Unterwasser und mit anderen Funktionen. Ja, Diddy Kong Racing orientiert sich so ein bisschen, nur halt besser. So. Ja. Nur Mario Kart mäßig halt, Mario Kart wird einfach gut. Und auf Handfeld wird das cool sein, gerade mit 3D-Effekten, Fahrzeug fahren, das ist geil. Hm. Was soll man? Ja. Und dann, jetzt zum letzten zwei, also danach würde ich jetzt sagen, zuerst mal, warte. Jetzt fragst du, welcher Titel ich mir jetzt... Ja, du hättest einen anderen Titel auf Platz 1. Mein Platz 2 ist jetzt eigentlich Uprising. Uprising. Oh! Da habe ich noch zwei im Kopf. Ach, ja, den 3DS. Ja, warte. Ja, der den. Ja, warte, dann müssen wir zwei Platz 1 gleich machen. Okay. Also Platz 1 und Platz 0. Platz 0. Ja, Platz 2. Platz will haben. Platz 2 ist. Kid Icarus Uprising. Fand ich auch cool. Hat mich auch sehr interessiert, das Spiel. Ja, auch gutes Ding. Mhm. Wird bestimmt so ein God of War, Hack and Slay. Sin und Punisher, so. Sin ist Punishment. Punishment, irgendwie so ein Ballerzeug. Und dann mit rumlaufen. Gut, mit und rumlaufen, dann mit, slashen. So. Also es gibt viele Aspekte. Guter Grafik, läuft flüssig, sieht gut aus. Sieht auch gut aus und cool. Hat auch Humor. Ja, gut Humor. Bisschen, also das ist ein typischer Nintendo-Humor. Ich bin mal gespannt auf dich. Ich bin echt gespannt. Ich habe noch nichts gespielt davon. Ja, ich kannte früher noch Kid Icarus, den ersten Teil habe ich mal gespielt. Auf den NES, so, ja, eineinhalb Stunden oder zwei. Ja, bin auch gestorben. Ja, ich glaube mal, es wird einfach ein gutes Spiel. Ich glaube, Nintendo macht da keine Faxen. Ja, denke ich auch nicht. Also, das ist, viele Leute haben, die wollten es haben und jetzt haben sie es auch. Ja, wobei letztes Jahr waren noch viele skeptisch, weil es so aussah, aber ich glaube mal, das wird schon ein gutes Ding, wenn man es das nochmal heute mal anguckt. Ja. Also, passt das schon ziemlich gut in Zielgruppe heute, moderne Zielgruppe. Definitiv. Ja. Dann ist Platz 1 ist bei mir Super Smash Bros. Das Neue. Es wurde nichts gesagt zum Spiel. Also wurde angekündigt. Es wurde einfach nur angekündigt und ich liebe Super Smash Bros. Und da muss ich einfach sagen, ey, das ist das eins der besten Kampfspiele neben Dead or Alive Street und Street Fighter. Wirklich. Und River Schools. Es ist eins der besten Kampfspiele, die ich jemals in meinem ganzen Leben gespielt habe. Also, das macht so viel Spaß. Vor allem, wenn du zu viert spielst. Ne? Das ist vor allem, boah, das ist so ein Gramm. Portable, muss man sagen. Ja, portable. Also einmal auf dem 3DS und einmal auf dem Pünktchen. Ja, genau. Das Pünktchen, wir noch gleich Pünktchen ansprechen werden. Ja, fand ich auch cool. Ja, also. Aber ich muss sagen, was bei dir Platz 2 war und 1, sind bei mir komplett andere Titel. Bei mir ist Resident Evil einmal auf Platz 2. Resident Evil Revelations. Auf Platz 2? Ja. Unfassbar fett, sieht richtig geil aus. Ja, aber nee, du kannst jetzt aber nicht. Das war vielleicht deine, aber bei uns aber das Konami-Spiel, das Kojima-Spiel kannst du nicht auf Platz 1 stellen. Weil das würde Nein. Metal Gear Solid ist auch geil. Ja, ich weiß, aber das brauchst du gar nicht erstmal reinzupacken, weil die wissen ja, dass es geil ist. Ja, das braucht man. Wir brauchen gar nicht darüber zu reden, es ist einfach geil. Resident Evil Revelations. Richtig fett. Ja, das unfassbare Grafik. Ohne Scheiß, unfassbare Grafik. Also auf dem 3DS gibt es jetzt zum Beispiel, jetzt im Moment gibt es eigentlich nur zu zwei Titel, die richtig geil aussehen. Das ist halt Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 und halt Dead or Alive Dimensions. Und Dead or Alive Dimensions sieht noch besser aus als Street Fighter 4. Aber echt, Resident Evil Revelations sieht richtig Bombe aus. Also sieht richtig Bombe aus. Und, es sieht sehr düster aus. Sehr und es sieht angsteinflößend aus. Angsteinflößend und gerade so, der 3D-Effekt wird richtig geil aussehen. Ja, vor allem, ich kann mir vorstellen, wir haben uns gestattet, es ist ein Koop, also mich hat es nur gestattet, bei einem Koop-Modus, es ist schwer, da Schreckmomente reinzubekommen. Mit dem 3DS ist es ja jetzt möglich, Schreckmomente, weil du bist da zu zweit, aber du hast auch zwei verschiedene Bildschirme. Das heißt, du sitzt da alleine in deinem Zimmer. Ob das überhaupt einen Koop-Modus bekommt, weiß ich gar nicht. Aber du hast ja zwei Charaktere gesehen. Ja, also stimmt. Ich denke mal schon. Vielleicht gibt es dann zwei. Mit diesen Chris in Fat, Chris Redfield in Dick. Ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Keine, Steve? Carter. Nein. Carter, Black, Jack. Nicht. Jack Black? Black Jack? Jack Black in Fett? Nein, oh, der ist ja fett. Nein, Jack Black, die mögen dich, Jack Black. Jack Black ist ein guter Junge. Ist echt cool. Ja, fand ich richtig geil. Ja. Aber, jetzt rate mal, was bei mir auf Platz 1 ist. Keine Ahnung. Echt nicht? Tetris? Tetris 3DS. Nein, Super Mario 3DS bei mir. Ich bin riesiger Mario-Fan. Und ich muss sagen, Super Mario 3DS... Auch wenn man der Trailer auf den ersten Blick nicht das ultimative, spektakuläre ist, ich sehe unfassbar viel Potenzial in den Titel und ich glaube, das wird eine richtige Granate sein. Sowohl der 3D-Modus wird hundertprozentig ausgenutzt von Nintendo, die Ideen werden phänomenal verbaut und so und Grafik sieht schön aus. Ein typisches Mario, vor allem diese Doodle-Melodie. Ich habe einfach nur wieder voll Bock drauf gehabt. Und ich glaube, ich tue gleich Mario Galaxy rein, zug Mario Galaxy 2 oder 1, ich entscheide schon. Ja. Und ich habe einfach Bock auf Mario. Mario ist einfach so unantastbar, einfach sein Gameplay. Vom Gameplay ist er unantastbar. Ja, der Charakter, also, der Charakter ist nicht so cool, aber das Gameplay ist einfach unfassbar gut. Ja, und ich finde, eiskalt so könnte Mario so zu den Top 3 meiner unbeliebtesten Charaktere überhaupt im Videospiel. Ja. Ja, Videospiel-Haupthelden. So richtig schon. Einfach uncool. So richtig uncool. Uncool mit seinem Schnauzer. Obwohl er einen coolen Pornoschnauzer. Er hätte in den 70ern ein guter Pornostarsteller abgeben können. wobei es ein Pornodarsteller schon gab, der seine... Ne, anderer Podcast auf jeden Fall. Ja, Videospielcharaktere und ihre Pornodarsteller. Videospiel. Wobei noch nebenan ran, dann möchte ich noch kurz rein, Paper Mario 3D, das gibt's auch noch, auch richtig geil. Ich habe aber Gameplay auch gesehen, auch fett hätte ich auch, tue ich auch mal in Platz 1 rein, 1 und weil ich ja auch voll Bock mal drauf habe, Rollenspiel mit Paper Mario und geiler 3D-Modus, fett. Ja. So, das jetzt war's. Kommen wir noch zum also ja. Jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight. Ja. Ich würde sagen, zum Highlight komplett überhaupt aller E3s. Mhm. Zu aller E3s, zu der E3-Konferenz und zu Microsoft und Sony, weil ich finde das, was Nintendo gezeigt hat, unglaublich geil. Also wirklich viele, die das vielleicht gesehen haben, waren verwirrt, skeptisch, komisch verwirrt. Aber wenn man drüber richtig nachdenkt, richtige Bombe, was Nintendo da gezeigt hat. Ja, also um es einfach klarzustellen, auf drei. Nintendo hat eine Konsole angekündigt, gleich sagen wir den Namen. Auf drei sagen wir den Namen. Okay, 3, 2, 1, Wii U. Wii U, ich muss sagen, Nintendo ja, Wii U, aber okay, Wii U. Ja, geil. Die Wii U war angekündigt. Ja, die Wii U. Wii U, was ist das? Ja, was das ist das? Eine ganz einfache Frage. Erzähl. Also, Wii U ist zuerst einmal eigentlich nur ein Controller. Die Wii U ist im Grunde genommen, die komplette Wii U ist eigentlich nur ein Controller mit einem ganz großen Bildschirm. Und sieht aus wie eine riesige PSP. Also, weiß, ja, große. Ja, wie so ein Tablet-PC. Ja, wie so ein Tablet-PC, so nur klein. Halt Tablet-PC in klein. Mit Controllern halt. Ich habe den Größen, die Größenverhältnisse angeguckt. Der ist so groß wie ein, also so breit wie ein Netzteil von der Xbox 360. Ja. Also so wie ein Tablet-PC in etwas kleiner. So iPads. So. Nur ein bisschen iPad kleiner. Ein bisschen kleiner. iPad. Mit Analog-Sticks. Mit Analog-Sticks. Und so. Also so halt wie so eine größere PSP halt. Ja. Dann kann man noch sagen, das Teil ist eigentlich im Grunde genommen ein Controller. Ja, mit Bildschirm. Ja, mit Bildschirm. Und, war schon ungewöhnlich. Ja, ja, und ich dachte, ich hab's erstmal überhaupt nicht gereilt einfach. Viele haben es, glaube ich, nicht gereilt. Ja, also. Wobei ich dann bei der Präsentation gesehen habe, da habe ich es gecheckt erstmal so. Ah, okay. Ja, weil. Ja, das ist ja nicht nur das Ding. Ja, weil dann haben die erstmal gesagt, das ist ein Controller. Und ich dachte, wie Controller? Aber warte, das sieht doch aus wie eine neue Konsole. Und dann habe ich erstmal irgendwann gecheckt. So, nachdem ich ein bisschen mal im Internet gesucht habe, das hat noch eine Konsole. Das hat noch so ein Teil. Also, das hat so einfach so wie eine Wii, nur noch dünner. Die Hauptkonsole ist halt wie eine Wii, nur dünner abgerundet. Ja, und abgerundet und ich denke mal, das ist einfach so. Und Grafik auf Niveau von Xbox 360 und PS3. Ja, und ich kann richtig, mir, und vielleicht sogar noch besser. Ich ja, gehört, vielleicht sogar noch besser. So, ja. Soll ja noch mehr Rechenstärke. Das soll ja einen Chip haben. Weil? Von Watson. Ich glaube, Watson heißt der. Das ist dieser Chip gewesen, ich glaube, von IBM war der, der bei Jeopardy, so einer Quizshow, früher so Fragen beantwortet hat. Gegen richtige Quiz-Veteranen, ja, die bei dieser Quizshow mitgemacht haben und hat die sogar abgezogen. Krass. Und dieser Computer. Hat einfach eiskalt diese Quiz-Typen da fertig gemacht. Also ein hochmoderner, komplexer Chip, der in einer auch hochmodernen, komplexen Spielemaschine eingebaut wird. Spielekonsole, ja. Vielleicht ein bisschen kleiner, aber soll auf jeden Fall schon ziemlich geil werden. Chris, ja. Erzähl weiter. Wii U soll sehr gute Grafik haben. Man hat viel Gameplay-Material gesehen und dann hat man auch ein Tech-Demo gesehen, sah sehr gut aus und da muss man nur sagen, ja. Da war ich auch skeptisch, als ich zum ersten Mal angekündigte Super Mario Bros. Mii gesehen habe, habe ich gesagt, was ist das denn? Ich dachte, das wäre eine bessere Grafik. Ja. Dann zeigen die halt eine Super Mario Bros. Wii Grafik. New Super Mario New Bros. Super Mario Bros. Grafik und so, aber als sie dann Techno-Demo gezeigt haben, habe ich gesagt, Alter, das sieht ja richtig geil aus. Ja. Also muss das ja besser sein als eine Wii, deutlich und besser. Und dann kam noch der Knaller, weil dann haben sie wohl diverse Spiele. Ja, und zwar diverse Spiele. Und dann habe ich mich echt gedacht, wollen die mich verarschen? Die haben nur Blockbuster-Titel, richtige Multiplattform-Blockbuster-Titel. Die haben Darksiders 2. Die haben Darksiders 2. Das soll ein Starttitel für die Konsole werden nächstes Jahr. Die Metro, haben Metro Last Light. Das sah ja, das sieht ja allgemein der echt neue Metro-Teil. Die haben Battlefield 3, soll ja wahrscheinlich rauskommen. Nein, also man weiß, es wird wahrscheinlich, es wird also wahrscheinlich, wird, also nicht wahrscheinlich, es wird also rauskommen. Also laut Game One meinten die ja noch im Podcast davor. Nein, es soll, ich habe im Netz habe ich gesehen. Achso, okay. Da noch viele, also die sollen, ach genau, das soll Modern Warfare soll ja vielleicht rauskommen, der dritte neue Teil, genau das war's. Ja, und dann noch andere Blockbuster-Titel, die aktuell auf den Konsolen rauskommen oder demnächst. Ja, wie Alien Colonial Marines. Alien Colonial Marines. Wo ich mich und so unglaublich freue. Also und egal auf welcher Plattform, ey, ich bin ein riesiger Alien-Fan und wenn, das muss. Aber ich meine, wenn ich schon so, also ich sag mal so, wenn geil. Ich schon sowas höre, Alien. Dann bin ich echt, ich bin echt fasziniert, dass Nintendo es geschafft hat, von der Wii mit ihrem Kiddie-Image. Mit ihrem Kiddie-Image. Ja, man sagt einfach Kiddie, Familien-Image. Ja, Familien-Image, dass sie es davon geschafft haben, sich auch loszulösen und dann auf so eine. Vor allem so viel Mut. Vor allem Mut aus ihrem Image rauszugehen und endlich uns anzusprechen, uns gezielt anzusprechen, ja. Uns Core-Gamer und so. Und ich finde das gut, dass sie, auch wenn es da eben nur diese Multiplattform-Titel sind, aber ich sag's dir, nächstes Jahr könnte die Nintendo wirklich mit nur mit so Exklusivtiteln wirklich nur könnte ich mir vorstellen, voll auftrumpfen. Wie Far Cry. Na okay, Far Cry 3 wird da auch drauf kommen. Ja, es kommt, aber und es werden werden alle derzeitigen riesigen Firmen, Publisher und so werden also alle auf der die werden alle Wii U halt unterstützen. Nahezu alle Core-Titel, die man sich so vorstellen kann, die alle wahrscheinlich jetzt angekündigt werden, werden, glaube ich, alle auf der Wii U rauskommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, Nintendo wird extrem, extrem dafür sorgen, dass sie richtig viele Exklusivtitel bekommen. Weil man kennt ja Nintendo. Und wenn sie sich wirklich was verbeißen, gerade Exklusivtitel, glaubt, dann da holen sie sich wirklich was am Land. Die werden den anderen nichts da lassen. Ja, und also, die haben sich ja schon Dead letztes Space Jahr... Dead Space 2 Wii U. Ja, glaube ich nicht, aber... Die haben sich ja letztes Jahr schon mit Entwicklern wie Ninja Fury und so gute Leute rangezogen, ne? Auch schon auf ihrer Seite. Und haben ja schon mit Metroid... Da vertauscht du wieder. Ninja Theory ist... Team Ninja war das nicht? Team Ninja. Team Ninja, dann war es Team Ninja, ja. Ja. Team Ninja war es. Die ganzen Ninjas. Die dann Metroid, das neue Metroid, Avram, rausgebracht haben. Einen dicken Entwickler rausgeholt. Und dann hat man dieses Jahr gesehen, what the fuck? Und zwar... Wie alle. Ja, alle, die es gibt, haben die alle gesagt, hey Jungs, ja, entwickelt für uns. Ja, und die haben alle gesagt. Ja, und was machen? Und dann, was bringen die dann auf einer Wii raus? Das Spiel, was man sich überhaupt nie vorgestellt hätte. Ninja Gaiden 3. Ey, leck mich doch mal, das Spiel ist so brutal, ne? Blutmetzel. Wobei Dark Souls 2 auch richtig hart wird. Das wird ja auch ab 18 so ein Blutmetzel. Ja, aber ich denke mal, also so Ninja so Gaiden wird dann um einiges härter sein. Ich wollte gerade sagen, das wird richtig hardcore. Also, super. Ohne Scheiß, gefällt mir richtig geil. Das also, Coole ist, man wird Wii-Spiele spielen können auf dem Wii U. Und die werden quasi in 1080p hochskaliert. Ja, und, wobei die Konsole auch 1080p, also auch HDMI und 1080p wird sie unterstützen. Sie wird also eine komplette richtige HD-Konsole endlich. Eine High-End-Konsole, das, was wir uns immer gewünscht hätten. Und alle Controller supported wird es hier auch, also Wii-Controller und so. Ich habe auch gerade noch gelesen, man kann sich diesen PC kann man sich nur einmal mit der Konsole zusammen kaufen. Dieses Teil, diesen Wii U Controller. Kann man sich nur einmal mit der Konsole kaufen. Also wird es nicht separat erhältlich sein. Also wenn man, wie du gesagt hast gerade, wenn man Wii U kauft, man kauft ja nicht den Controller selbst, man kauft quasi die Konsole. Konsole mit dem Controller, mit diesem Touch Tablet PC Controller da. Also der Controller halt dazu. Man hat halt nur den. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Aber man kann ja, wie gesagt, die Wii-Controller auch nutzen. Oh. Und da finde ich ja, das ist in Ordnung. Wii-Controller ist ja nicht allzu teuer. Und das allergeilste Future, und jetzt kommen wir zum allergeilsten Future, ist, wenn man zum Beispiel jetzt ein Darksiders oder mal ein Metro zockt oder ein Alien zockt, ne? Auf dem Wii U. Auf dem Bildschirm, man zockt zu Hause und so und plötzlich so, jemand möchte Fernseher gucken oder man wird gestört und plötzlich will man Ja, oder man muss irgendwie wegfahren, ja, oder so. Weg. Dann kann man das Spiel, das, was man spielt, man kann das quasi mit dem Tablet-PC rausgehen und zocken, weiter zocken. Und wie das so, wie so eine portable Konsole quasi. Ja, man braucht so keine Konsole. Also theoretisch gesehen kann man 24 Stunden zocken. Ja. Man kann es immer mitnehmen, man kann es dann pausieren und so. Ob man da wirklich jetzt rausgehen kann, komplett raus, man kann ja weggehen und so, oder man kann halt nur einen begrenzten Raum zocken. Zum Beispiel, man kann aufs Klo gehen und weiter. Was eigentlich das Geilste ist überhaupt offen. Weil, ich muss mal kurz aufs Klo mein Ei legen und dann gehst du raus und zockst du weiter. Ja, aber das Problem ist, also ich denke mal nicht so. Also ich denke mal schon, dass es komplett, dass du dann irgendwie so eine Minute oder so warten musst, dann streamt er das kurz mal rüber, das komplette Spiel. Ja, oder du drückst einen Knopf, das ist bestimmt ein Knopf. Ja, oder so. Ja, hier synchron mit Salz und. Ja, und dass du dann weggehen kannst, also komplett rausgehen oder so. Ja. Also, ja. Ja, das sind dann die echt sehr guten Sachen da. Also, Wii U war einfach absoluter Knaller. Mhm. Also, das ist, ich sehe ja sehr, sehr viel Potenzial auch in der Zukunft. Man hat auch diverse Gimmicks da, Tech-Demos da gezeigt, so was alles so möglich ist in verschiedenen Videoformen, wie so Ninja-Sterne werfen und. Nur mit deinen Ninja-Sternen. Ihr alle mit euren Ninja-Sternen, ey. Ja, und da kann man auf jeden Fall viele kleine Kleinigkeiten, wie du legst zum Beispiel den Wii U auf den Boden, dann kannst du, wird quasi so, auf dem Bilddisplay wird quasi so ein Golfball simuliert, das Golfball, und dann schlägst du quasi mit deinem, mit was schlägst du eigentlich dann? Mit deiner Handfläche? Da ist eine Kamera, ist auch, glaube ich, eine Kamera auch eingebaut, oder? Ja, ich glaube, aber schlägst du mit deiner Handfläche. Ja, mit deiner Hand. Du legst das ja nicht auf den Boden, so krass. Aber war das doch. Ja? Ja, man hat auf den Boden gelegt, hat man, glaube ich, mit seiner Handfläche drüber geguckt. Man hat dann so eine Golfpose mit der Handfläche, das registriert, dass man mit der Hand drüber gegangen ist. Und ich glaube, dann schlägst du. Dann sieht man das auf dem Fernseher dann, dass da halt der Golfball dahin fliegt. Ja. Also wie, ja. Naja. Ja, aber ist brauche ich nicht, brauche ich braucht nicht. Braucht man nicht. Interessant ist es dennoch. Naja, aber. Man muss sich einfach mal den Wii U Controller, den kann man auf unserer Seite angucken. Wir haben extra so einen kleinen Bericht da, was die ganzen Futures ist, was die Konsole, ganze Hardware-Spezifikation und die ganzen Trailer und Bilder und so weiter. Kann man sich auf unserer Seite angucken. Dislikes. Was mochte ich nicht daran? Nintendo Pressekonferenz hatte auch seine negativen Sachen, und zwar erst einmal für mich waren es trotzdem noch wenige 3DS-Spiele auf dieser Pressekonferenz, die vorgestellt wurden. Keine neue Vorstellung. Weniger, sag mal so, für mich war es genug, aber es waren zu wenig, was dieses Jahr rauskommt. Es war für mich zu wenig Spiele, die wirklich interessant, ja, Rollenspiele fehlten definitiv. Die werden auf der TGS wahrscheinlich folgen. Weder Kingdom Hearts noch aber, irgendwann Square Enix-Rollenspiel. Die werden wahrscheinlich auf der TGS folgen. Aber ich will es auf der E3 sehen, damit ich auch weiß, es kommt vielleicht mal nach Europa. Und nicht auf der TGS, wo ich dann sowieso nur sehe, es kommt nur nach Abwesenheit Japan. War lustigerweise Last Story für Nintendo Wii. Hat nichts gezeigt, wurde. Was mich ein bisschen geschockt hat. Ich dachte, es würde zumindest in Amerika jetzt rauskommen. Oder ja, es wird sowieso rauskommen. Aber es wird schon abseits davon. Tokyo Game Show, nicht Tokyo Game Show, aber wenn dann auf der GC, die jetzt kommt. Es kommt GC, wieder gesagt, GC also wird aber definitiv, also wird nichts zu Last Story sagen. Ich glaube, das wird nebenbei mal erwähnt oder so. Weil Mist Walker ist ja nicht so ein großer Typ, solche großen Typen. Die werden dieses Jahr auch nicht auf die GC kommen. Ich glaube, mehr Nintendo sind diejenigen, die sich da setzen werden. Ja, aber GC wird, also für GC wird nichts von Mist Walker kommen. Denke ich mir nicht. Glaube ich auch nicht, aber Nintendo wird es ankündigen. Ja, aber irgendwann später. Aber nicht auf einer ist großen. Ist ja wohl, Hauptsache es kommt. Ich bin immer noch einer der Verfechter der GC-Verfechter. Ich wollte ja nur mal sagen, von mir gibt es bald, ich wollte eigentlich schon seit einigen Wochen das machen. Wollten eigentlich The Last Story of the Wii, die japanische Import Version. Aus Japan. Import aus Japan, die japanische Version. Also ich verstehe kein Wort Japanisch, aber ich wollte es mal euch zeigen. Weil ich, was ich zumindest gespielt habe, bis wohin ich gekommen bin auf Japanisch, ich fand es richtig geil. Ich fand es richtig geil und freue mich deshalb, falls das überhaupt nach zu uns kommt, wo ich zumindest in Amerika Konferenz nicht rauskommt, werde ich die Wii-Version, die japanische Version durchzocken. Ja. Okay. Auf Japanisch. Dann müssen wir jetzt noch den letzten negativen Punkt. Heute schon mal 30 Minuten mit. Den letzten negativen Punkt von mir abhaken, bevor wir dann Schluss machen. Sie war zu kurz. Irgendwie. Zu kurz. Echt? Sie war recht kurz. Und ich muss sagen, absolut keine Wii-Titel. Nichts. Ich glaube, Wii haben die jetzt Wii, auch damit mit Wii U. Shigeru Miyamoto hat heute angekündigt, oder gestern noch abends, die Wii wird er nicht mehr, er wird keine Spiele mehr auf der Wii programmieren, also er selber. Die Wii ist quasi tote Materie jetzt ab diesem Zeitpunkt. Es wird, glaube ich, kaum ein Blockbuster-Titel mehr rauskommen. Ja, also Shigeru Miyamoto hat gesagt, nach Skyward Sword wird er nichts, wird er sofort ein neues Zelda oder die neuen Spiele. Das war Pikmin 3, was in Entwicklung war für die Wii. Das wird er quasi auf der Wii U rausbringen. Ja, also hab ich gelesen. Der hat ja schon zwei Mario-Spiele rausgebracht. Er hat auch einen Zelda jetzt noch, zwei Zelda rausgebracht. Also eins und geportet, ne? Ja. Das wird, ich denke, das reicht. Das reicht. Ja, okay. Also für seine, also pro Konsole, er muss was soll er machen? Er hat zwei absolute Brechertitel, Mario Galaxy und Galaxy 2 rausgebracht. Zum Beispiel auch für N64. Und der hatte nur ein Mario und zwei Zelda rausgebracht. Und ne? Gigantische Erfolg mit Mario, also Super Mario Bros. Erreicht. Also der Typ, was er anfasst, wird Gold. Und wenn er sagt, ja, er will nicht mehr, dann will er nicht, dann haut er halt das nächste Zelda oder das nächste Pikmin oder das nächste Mario halt auf den Wii U raus. Wobei ich echt gespannt bin auf den Zelda, was kurz in einem Trailer gezeigt wurde, das ja, ein ganz neues Zelda-Spiel. Wirklich nur sehr kurz. Sah richtig geil aus. Ich dachte, was ist das denn? Das ist nicht das neue Zelda. Hier ist Skyward Sword. Sah richtig geil aus. Also ein Zelda in HD, endlich richtig dicker Grafik. Oder ein Mario in HD-Grafik, wobei es alles super knufflig und super abgerundet und super schön aussehen wird. Wird geil. Ja, wie gesagt, gar keine Wii-Titel. War wirklich geschockt. Ich glaube, ja, ich glaube, das war halt so kommt der eigentlich eine halbe Stunde angedachter. Ja, es tut uns noch mal leid, ey. Drei Roundup, aber ey, das geht gar nicht mehr. Ein ich weiß, für den nächsten Podcast. Ich sag mal, für den nächsten Podcast nehmen wir uns vor, wir werden da vorne Zeit und Zeige machen. Und wenn das nicht passiert, also wenn wir die überschreiten. Dann wir werden das noch im Podcast sagen am Anfang. Und wenn wir die überschreiten, dann werden wir die in zwei Teile. Dann werden wir einfach mal eine halbe Stunde mit einem richtig mega grottigen Spiel zu zweit machen. So richtig schlecht. Und dann werden wir euch. Ich hab eins. Dann, und Chabara, oh ja. Samurai. Also dann werden wir uns da hinsetzen und durch ein Spiel quälen. Und damit ihr uns einfach nur sieht, wie Dr. wir uns Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Ja, nein, wir quälen uns mit Battletoads. Wir müssen es durchspielen. Boah, nee, Battletoads und durchspielen. Battletoads ist ein gutes Spiel. Aber wenn ihr wollt, spielt es mal. Mal gucken, dann, wenn ihr es schafft, durchzuspielen. Im Koop. Im Koop. Da macht man ein Video. Glaube ich nicht. Das Video wird länger dauern als LN Normal, glaube ich mal. Oder Red Dead Redemption. Ja, und die ganzen Rollenspiele. Also, ihr seid bis. Wenn ihr jetzt startet, ihr. Stellen wir vor, ihr seid jetzt 16, da werdet ihr 18 sein, wenn ihr durch seid. Also 2 Jahre müsst ihr damit brauchen. Ja. Jeden Winkel aus. Ja, gut. Wir müssen jetzt endlich mal Schluss machen. So, endlich mal? Ja. Endlich mal. Wir können jetzt auch noch mal ganz kurz sagen, Nintendo Pressekonferenz hat gewonnen. Hat gewonnen. Von den drei dieses Jahr. Eindeutig. Microsoft fand ich auf Platz 2. Und Sony war leider auf Platz 3. Ein bisschen schade. Nichts von Move gezeigt, kein vernünftiger Titel, eine kleine. Aber immerhin, es gibt Uncharted 3, da freue ich mich, kein Last Guardian, Ico auch gut. Ja. Microsoft auch mit guten Titeln. Ja, deswegen sage ich mal, tschüss, ich bin der Chris. Ich bin der Arthur. Und bis demnächst. Tschüss. Tschüss.